Kompanieführer und die Zugführer der einstigen Kampfformationen haben sich draußen vor dem Saaleingang zur Begrüßung des Führers aufgestellt. Die Blutfahne ist herangetragen worden und jetzt stehen die Augen und die Köpfe immer wieder nach drüben zum Eingang, dorthin, woher dann der Führer kommen muss. Im Bürgerbräukeller vergehen wie im Flug. Und nun kommen sie hier am 8. und 9. November einmal außerhalb des Reichsparteitages wieder zusammen. Und unter ihnen sind jetzt die Brüder der Ostmark und die Sudetendeutschen, die der Führer als Gäste geladen hat. Da treffen neue ein. Sie sehen plötzlich an irgendeinem Tisch Kameraden. Die Musik klingt wieder auf. Der Egerländer Marsch!